Kundgabe 4725. Empfangen durch Bertha Dudde am 27.08.1949. Erdenschicksal. Ergebung in Gottes Willen. Was euch bestimmt ist, müsset ihr ertragen. Denn das Erdenschicksal gestaltet sich nach eurem Willen und der Aufgabe des Menschen, die, so sie besonders wichtig ist, einen erhöhten Reifegrad beansprucht, um meinem Willen gemäß ausgeführt werden zu können. Leid und Not läutert die Seele. Leid und Not führt sie mir näher. Und meine Gegenwart ist desto sicherer, je größer die Not ist. Denn Not ist ein Zeichen von Sorge um meine Kinder, die, um mir ganz anzugehören, erzogen werden müssen, deren Seelen sich also läutern müssen, um mich aufnehmen zu können, um meine Gegenwart ertragen zu können. Und so erkennet in jeder Not eures Vaters Huld. Denn wen ich liebe, dessen nehme ich mich besonders an. Ich liebe zwar alle meine Geschöpfe, doch wo ich Gegenliebe finde, will ich auch die Liebe erhöhen, die ich verschenke, was aber auch ein geläutertes Herz bedingt. Doch ich will euch auch einen Beweis meiner Liebe geben, so ihr dessen bedürfet, zur Stärkung in seelischer Not. Ich will euch einen Blick tun lassen in euer ferneres Leben, und was ihr erschauet im Traum, das nehmet hin als ein helles Gesicht. Doch vergesset eure Aufgabe nicht, die unsagbar wichtig ist und stets allem vorangestellt werden soll. Wisset, dass alles Wahrheit ist, was euch mein Geist kündet, und dass sich alles vollzieht, wie ich es euch vorausgesagt habe. Wisset, dass ihr es erleben werdet und dass euch dann nichts Irdisches mehr fesseln wird. Doch in engster Verbundenheit werdet ihr mir dann dienen im ernsten Streben nach dem gleichen Ziel und im Erkennen der Wahrheit. Es gibt eine Liebe, die stärker ist als der Tod. Und wer diese Liebe im Herzen trägt, der bezwingt auch den Tod. Daran denket, wenn ihr verzagen wollet, ob meiner scheinbaren Härte, die euch ein Schicksal auferlegt hat, das euch überschwer dünkt. Ich bleibe dennoch euch in Liebe zugetan, und ich greife ein, so wie die Zeit kommt, da ich euch benötige zur gemeinsamen Arbeit für mich und mein Reich. Amen.